deiner Stadt gab es viel zu viele Häuser. Und in jedem dieser Häuser hast du irgendwen gekannt. Und irgendwann liefst du immer weiter auf der Straße aus der Stadt hinaus, in den Wald und über den Rand. Tausend Käfer unter deiner Haut. Wald am tiefsten war, hast du dir ein Haus gebaut. Die Geister, die du riefst, sind noch da, wie tausend Käfer unter deiner Haut. Und das Kribbeln hört nicht mehr auf. Tausend Käfer unter deiner Haut. Tausend Käfer unter deiner Haut. Das Kribbeln hört nicht mehr auf. Und wo der Wald am tiefsten war, hast du dir ein Haus gebaut. Die Geister, die du riefst, sind noch da, wie tausend Käfer unter deiner Haut. Wie tausend Käfer unter deiner Haut. Wie tausend Käfer unter deiner Haut. Tausend Käfer unter deiner Haut. Tausend Käfer unter deiner Haut. Tausend Käfer unter deiner Haut. Tausend Käfer unter deiner Haut.